Kundgabe 3273. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.09.1944. Brot des Himmels. Stärkung in Zeit der Not. In Erwartung des Kommenden benötigt ihr alle Trost und Kraft. Ihr werdet ohne solche nicht auskommen können, wollet ihr nicht euren Glauben verlieren und den irdischen Ereignissen auch geistig zum Opfer fallen. Gott weiß um diese Zeit der Trübsal und um die Anforderungen, die euch gestellt werden. Er weiß auch um die Schwäche eures Willens, so ihr in großer Not seid. Und dieser Zeit gedenket er, dass er euch das Brot des Himmels sendet, das allein euch die Kraft geben kann, auszuhalten in jeder Trübsal. Er bereitet für euch eine Nahrung, die euch stärken wird, die euch Trost und Zuspruch, körperliche und geistige Kraft einträgt und die immer eure Rettung sein wird, so ihr sie zu euch nehmet. Und wer dieses Brot isset, der braucht nicht zu fürchten, dass er schwach werde. Denn was er selbst euch zuführt, muss auch seinen Zweck erfüllen. Es muss euch wahrhaft Labsal und Erquickung sein. Es muss euren Glauben aufleben und zu einer solchen Stärke werden lassen, dass ihr alles ertragen könnt, ohne wankelmütig zu werden. Und darum bittet stets um seine Gabe und nehmet sie dankend in Empfang. Seine übergroße Liebe bietet sie euch, sie ist nichts Irdisches, sondern sie geht euch von oben zu. Der himmlische Vater selbst bereitet sie für euch. Es ist himmlisches Manna, das unzerstörbar ist und niemals an Kraft verliert. Es ist sein Fleisch und sein Blut, denn es ist sein Wort, er selbst. Und also muss es auch von höchster Wirksamkeit sein. Es muss alles Irdische übertreffen. Und ob dies noch so heilsam ist, denn was der himmlische Vater seinen Kindern bietet, kann von keiner anderen Gabe übertroffen werden. Die göttliche Liebe bedenket die Menschen auf Erden überreich mit dieser Gabe, denn sie stärket die Seele. Und so die Seele ihre Schwäche verliert, ist jeder irdische Einfluss, jede irdische Gefahr unbedeutend oder hinfällig. Sie sind nicht mehr zu fürchten, denn die Seele überwindet alles, weil die Kraft aus Gott sie unterstützt, die durch das göttliche Wort ihr zugeht. Gottes Vaterliebe sorgt ständig für seine Kinder, doch in kommender Zeit ganz besonders. Weil diese Zeit viel Beistand erfordert und weil dieser Beistand dem Menschen nur in Form göttlicher Kraftzufuhr gewährt werden kann. Wer aber von ihm selbst gespeist wird, dessen Angst und Schwäche wird behoben sein, und er wird jeder Aufgabe gewachsen sein, die ihm nun gestellt ist. Er wird Gott treu bleiben und ihm dienen können. Und er wird auch die Welt meistern. Er wird auch aus den irdischen Ereignissen nur Nutzen ziehen für seine Seele. Denn Gott verlässet die Seinen nicht. Und dieser Glaube sei eure Stütze, wenn es euch schwer erscheinet und eure Seele banget. Dann flüchtet in der Not zu ihm, und sein Wort wird euch trösten. Begehret seinen Zuspruch und horchet auf seine Stimme, in welcher Weise euch auch sein Wort geboten wird. Es wird niemals seine Wirkung verfehlen, weil es von Gott selbst kommt. Und seid dankbar für diese Gnade, für seine väterliche Liebe, für seine Fürsorge, mit der er euch ständig betreut. Denn lange schon hat er diese Zeit vorbereitet und sich erkenntlich gemacht durch die Zuleitung seines Wortes, auf dass die Menschen voll bewusst dieser Zeit entgegengehen können im starken Glauben an seine Hilfe. Und wer sein Wort hat, dessen Leben ist gesichert, wenngleich er es irdisch verliert, denn seine Seele lebt und braucht den Tod nicht zu fürchten ewiglich. Doch auch sein irdisches Leben liegt in Gottes Hand, und sein Wille allein bestimmt das Ende. Amen.